Nina Simone, live irgendwo in Europa, 1969. Revolution heißt dieser Song, eine Co-Komposition von Nina Simone und ihres Organisten Weldon Irwin. Bei dem Song klingt Nina Simone und Band tatsächlich so, als ob sie optimistisch sei betreffs der Möglichkeiten von positivem Wandel. Auch die Band spielt bei diesem Stück im wahrsten Sinne des Wortes entfesselt auf. Vor Nina Simone waren Sweet Honey in the Rock zu hören. Das Lied heißt Chile, Your Waters Run Red Through Soweto. Die Ereignisse um den Putsch gegen Allende in Chile an 1973 werden darin unter anderem in eine Traditionslinie gestellt mit der Unterdrückung in Soweto. Jetzt noch ein optimistischer Ausblick in die Zukunft. Es wird nur noch Leute geben mit schwarzer Hautfarbe und blauen Augen und die werden keine Kriege mehr anzetteln. Das dachten sich zumindest die Equals anno 1970.